Zum Tag der Behinderten fand am 18. Juni ein Gedenktreffen im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches, die Behinderten und ihre Familien, die Werktätigen in der Stadt Pyongyang, die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der DFRK sowie die im Vaterland weilenden Auslandskoreaner. Auf der Veranstaltung gab es den Auftritt der Mitglieder des Kunstzirkels der Behinderten. Zuvor sahen sich die Teilnehmer die ausgestellten Fotos an.